Sie begann immer stärker zu fantasieren. Zuweilen fuhr sie auf, blickte um sich, erkannte alle für einen Augenblick, dann aber schwand das Bewusstsein wieder. Sie atmete schwer und röchelnd. »Ich sagte ihm, Eure Exzellenz«, rief sie plötzlich und holte nach jedem Wort Atem. »Diese Amalia Ludwigowna, ach, Lenja, Kolja, die Händchen in die Seiten gestemmt, schneller, schneller, glisse, glisse, padabask, stampf mit den Füßchen, sei ein graziöses Kind. Du hast Diamanten und Perlen. Wie geht es weiter? Das sollten wir singen. Du hast die schönsten Augen. Sag, Liebchen, was willst du noch mehr? Ja, so ist es. Was willst du mehr? Wie der Tölpel nur darauf gekommen ist. Ach ja, da ist noch ein anderes Lied. In mit täglicher Glut. Ach, wie ich das liebte. Ich habe dieses Lied über alles geliebt, Politschka. In mittäglicher Glut, im Tal von Dagestan. Weißt du, dein Vater sang es, als Bräutigam noch. Oh, das waren noch Tage. Das sollten wir singen. Wie ging es weiter? Ich habe es vergessen. Helft mir doch! Wie ging es nur weiter? Sie war in furchtbarer Erregung und versuchte, sich aufzurichten. Mit schrecklicher, heiserer und versagender Stimme, bei jedem Wort nach Atem ringend, schreiend und mit einer sich steigernden Angst begann sie zu singen. In mittäglicher Glut, im Tal von Dagestan, die Kugel in der Brust. Eure Exzellenz! Schrie sie plötzlich herzzerreißend auf und brach in Tränen aus. Schützen Sie die Weisen! Eingedenk der Gastfreundschaft des verstorbenen Semjon Sacharitsch. Man kann sogar sagen, aus einem aristokratischen. Fuhr sie auf, zur Besinnung kommend, und betrachtete alle mit Entsetzen, erkannte aber sofort Sonja. Sonja, Sonja, sagte sie sanft und freundlich, als wäre sie erstaunt, sie vor sich zu sehen. Sonja, du Liebe, du bist auch hier? Man richtete sie wieder auf. »Genug. Es ist Zeit. Leb wohl, Armselige. Die Schindmähre ist zu Tode gehetzt. Zum Verrecken!« schrie sie verzweifelt und hasserfüllt laut auf und fiel mit dem Kopf auf das Kissen zurück.